or die. Die Hardcore-Punk-Sendung auf Radio Z. Da kann ein kleines Blitz mir entgegen. Läuft zischend und brennend über mein Gesicht. Der Ausdruck erworbener Blödheit ist zum Zweiterweichen. So nehmen wir den Uschi und Dino beim Schöpfe und schlagen ihre Köpfe zusammen. Dann drehen wir die verblüfften Fratzen in die Kamera. Er hat nach dem Betriebsausflug gewürgt und in den Bus gebrochen. Du schreibst jetzt 100 Mal, ich will nicht wiedergeboren werden. Was nützt die schönste Sonne angesichts von Laserwitzen? Für jedes Liebeslicht erfriert Sommersgemüse. Wer Freitagmorgen in der S-Bahn fährt, weiß, warum wir aussterben müssen. Weil schiefe Schlüpse nach Pisse stinken und ich den Fuß nicht von der Pfote hebe. Nach dem Albtraum im Käfig aufschrecken, sich müde an Gitterstäben reiben, am Himmel der leuchtenden Sterne, la Bömmel, la Bömmel, la Bumm. Hier ist DIY or Die auf der 95,8. Die Ausgabe im Mai, das war eine Vocals-Only-Variante von Stahlherz von Razzia, zu finden auf der Rest of Razzia Volume 1, die 2013 auf, wie spricht man es an, Culture Shock, wie auch immer. Kulturschock rauskam. Ja, wer Freitagmorgen in der S-Bahn fährt, weiß, warum wir aussterben müssen. So, hallo. Wir haben heute wieder wenig neue Sachen und viele Reissues dabei. Damit fangen wir gleich an. Und zwar habe ich Part One mitgebracht. Eine Anarcho-Punk-Band aus der Nähe von London. Ich habe mal nachgeschaut, Milton Keynes. Die EP wurde ursprünglich 82 auf dem bandeigenen Label Parawarm Records veröffentlicht. So sehr düsterer, atmosphärisch schleppender Goth-Punk, Deathrock-mäßiger Punk mit dem genre-typischen oder der genre-typischen starken Abneigung gegen das Christentum. Das Reissue kam raus auf Sacred Bones. Gatefold-Cover mit Zine. Alle Texte, sehr viele Zeichnungen, ganz schön aufgemacht. Und da hören wir den Song Salem. Und er geht so. Let's go. Das war Salem von Part 1 von der Funeral Parade EP, die jetzt, wie gesagt, auf Sacred Bones nochmal veröffentlicht wurde. Und jetzt als nächstes habe ich sowas halb Neues mit dabei, und zwar die Sheer Mag 7 Inch, und zwar die erste. Die haben inzwischen schon eine zweite, die werde ich mir wahrscheinlich auch noch holen. Aber jetzt hören wir erstmal einen Song von der ersten. Die ist rausgekommen, die EP auf Static Shock Records. Und Sheer Mag sind aus Philadelphia, spielen so eher sehr lässigen Garage Rock, der schnell schmierig klingen könnte, aufgrund des ja doch sehr rockigen Anteils und auch viele Gitarren-Soli. Allerdings kommt es so catchy und leicht daher, dass es ganz, ganz wunderbar ist. Und ja, das Logo ist auch eher so ein bisschen, könnte man denken, es sei so eine Motorrad-Rock-Gruppe. Da gibt es bestimmt genähte Patches von, oder? Das würde sehr passen von diesem Logo. Ja, ja. Auf der EP sind 4 Songs. Und ganz hervorragend geeignet für den Sommer. Wir hören uns On Point Breeze. Bitteschön. Das war ein Sheer Mag mit Point Breeze. Hier ist immer noch DIY or Die auf der 95,8. Und die nächste Platte, die ich mit dabei habe, ist auch wieder nur was Semi-Neues, nämlich Endless Column, die Summer 7-Inch, die genau genommen 4 Songs vom Demo beinhaltet, das 2011 rausgekommen ist. Der Raffi hat das vor vielen, vielen Jahren hier auch schon mal vorgestellt. Rausgekommen ist die 7-Inch of Taken by Surprise und Twin Toe Records. Also 2 Songs vom Demo fehlen, leider unter anderem das total gute Salty Teardrops. Ich habe jetzt aber gerade mitbekommen, dass die wahrscheinlich dann auch noch veröffentlicht werden. Das werden wir abwarten. Bei Endless Column spielen Leute von Red Dawns und Daylight Robbery mit. Und es ist so catchy, lo-fi und leicht surfiger Punk. Und trotz super surfy Powerpop-mäßigem ist es aber trotzdem so schön melancholisch sehnsüchtig, und wir hören Endless Column Summer. Das war Endless Column Summer von Endless Column. Und die nächste Platte ist jetzt endlich mal was brandneues. In der vorletzten Sendung hatte ich ja das China-Demo-Tape vorgestellt. China aus New York. Jetzt ist da auch die SEP rausgekommen, auf Sacred Bones auch, jetzt gerade im April. Es sind 3 Songs und allesamt eher so ein bisschen schleppender und schwerfälliger. Und ich war so ein bisschen enttäuscht, weil ich das Tape sehr viel besser finde. Mir fehlt auf der EP so ein bisschen dieses wesentlich flottere, Weirdo-mäßige vom Tape. Also die ist nicht schlecht, aber mal schauen, was da als nächstes kommt. Die Songs auf dem Tape waren auf jeden Fall konkreter, zum Teil auch schneller und haben sich nicht so verlaufen. Wir hören uns jetzt mal den ersten Song von dieser EP an. Der heißt Dreaming. Bitteschön. Das war Dreaming von China und ich wollte nur nochmal betonen, dass ich die EP nicht schlecht finde, nur im Vergleich zum Tape. Es ist irgendwie hatte ich mir, glaube ich, was anderes vorgestellt. Die nächste Platte, die ich mit dabei habe, ist auch brandneu, und zwar Perspex Flash, die zweite 12-Inch, Ordered Image, rausgekommen auf Static Shock Records. Perspex Flash aus Leeds, die haben, Andi, hilf mir auf die Sprünge, ich glaube, letztes Jahr haben die im P31 gespielt. Ne? Letztes Jahr? Ja, das war ziemlich gut. Die würde ich mir auch nochmal ansehen. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal die 7-Inch vorgestellt. So fies, paranoider Hardcore-Punk, 6 Lieder und von der Gesamtlänge her gerade irgendwie so noch okay. Am Anfang habe ich so ein bisschen gebraucht und dachte, vielleicht doch besser auf 7-Inch. Nee, aber es ist eigentlich ganz okay. Und weil die Songs doch relativ treibend und abwechslungsreich genug sind, auch wenn sich dieser monoton gurgelnde Verzweiflungsgesang durch alle Songs zieht. Wir hören uns an, Cleansing Soul. Das waren Perspex Flash mit Cleansing Soul von ihrer Ordered Image 12-Inch. Jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Wir machen jetzt auch einen sehr harten Stilbruch, weil meine nächste Platte... ich habe heute nicht so richtig darauf geachtet, die Reihenfolge der Songs auch nur annähernd so zusammenzustellen, dass es irgendwie passen würde. Deswegen hören wir als nächstes die Marine Girls, die ich in der letzten oder vorletzten Sendung, das habe ich vergessen, schon als Intro vorgestellt hatte, so kurz, da hatte ich aber diese Platte noch gar nicht. Marine Girls, eine britische Post-Punk-Band aus den 80ern. Und die erste LP Beach Party wurde wieder veröffentlicht auf Cherry Red Phonograph und ursprünglich kam die raus auf, wo habe ich es stehen? Wham Records. Und es sind 16 super verträumte Songs, so sehr verspielter Lo-Fi Post-Punk mit Offbeats. Es ist irgendwie nur Gitarre, Bass und ein bisschen Percussion. Und wir hören den Song Fridays. Another Friday evening. Staying in tonight. I said I don't want to see you. Can't believe you've heard me right. It's not there's another. It's not that I don't care. It's just I've had enough of the same old places, yeah. Another Friday evening. Says you're out tonight. I know you've gone with somebody else. hurts. Well, I say that's all right. You know you never loved me. Why did you say you cared? You said I broke your heart. But I told the truth. So I win, yeah. Marine Girls mit Fridays von ihrer Beach Party LP und es ist so super lässig und faul. Ist voll gut. Jetzt darf Andi weitermachen mit alten Sachen und Reissues. Genau. Wir bleiben gleich auf der Insel sozusagen. Marine Girls waren doch auch von der Insel, habe ich nicht aufgepasst. Ja, genau. Gut. Ja. Genau, und wir bleiben da mit einer sehr alten Band von 1978 bis 81 gab es die Band. Die Rede ist von Disorder. Jetzt denken vielleicht manche von euch Krusten, die da draußen zuhören, boah, geil, Disorder. Aber das sind andere Disorder als die Disorder, an die ihr denkt. Also das sind Punk-Rock-Disorder, nicht Hardcore-Lärm-Disorder. Genau, die Band hat zwei 7-Inches im Jahre 1980 rausgebracht und das tolle Label Thoughtcrime Records aus Berlin hat diese beiden 7-Inches und Proberaumaufnahmen quasi als Diskografie unter dem Titel Fires Light the Sky rausgebracht. Zu hören gibt's klassischen englischen Punkrock im Stile der 70er. Auf keinen Fall jetzt irgendwie die unentdeckten Sex Pistols oder The Damned oder Edwards. Also es ist jetzt nicht die krasseste Band, die jetzt rausgekramt wurde, aber es ist dennoch ein tolles Zeitdokument und reiht sich damit toll ein in die ebenfalls sehr gute Wiederveröffentlichung der Blood Robot Sachen auch auf Thoughtcrime Records. Ich hoffe, er bringt noch mehr alten England-Kram raus. Und genau, also für alle von euch, die nicht genug haben können von Killed by Death-mäßigen England-Sachen und alten England-Punk, schlagt bei Disorder zu. Ihr werdet nicht enttäuscht werden. Der Song, den ihr da jetzt hört, heißt Air Raid, ist von der ersten Single von Disorder und ist zugleich auch der härteste Song von ihnen. Also der geht ziemlich nach vorne, während die anderen Songs eigentlich alle viel, viel rockiger und ja 70er-Jahre-mäßiger sind. Genau. Dann eben viel Spaß mit Disorder und dem Song Air Raid. Motherfucker, Das waren Disorder mit Air Raid von der Fire Lights the Sky. War das richtig? Mhm. Ja, Fire Light the Sky, Diskografieplatte, erschienen auf Sword Crime Records. Wir haben es gerade als englischen Proto-Hardcore bezeichnet. Also, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist der härteste Song der Platte. Ist nicht ganz stellvertretend für die ganze Platte, da es später doch viel, viel rockiger auch zugeht. Aber allen in allem, ja, eine angenehme Zeitreise ins Jahr 1981. Genau, wir gehen zwei Jahre voran. Ich habe noch eine aktuelle Wiederveröffentlichung dabei von einer für viele, eine der legendärsten deutschen Hardcore-Punk-Bands, wahrscheinlich auch eine der ersten deutschen Bands, die man so wirklich so richtig Hardcore-Punk auch von Einstellung und Ästhetik und so weiter so nennen konnte, und zwar die Upright Citizens. Ich habe da jetzt ihre erste Platte dabei, die ursprünglich 1982 auf Hard Records, Entschuldigung, erschien. Jetzt wieder veröffentlicht auf dem Hamburger Label Kulturschock, der ja auch unter anderem die ganzen Razzia-Sachen oder ein Großteil der Razzia-Sachen wieder veröffentlicht hat. Genau, Upright Citizens war eine Band aus Bottrop, die sich sehr an den USA orientiert haben. Das ist auch der Grund, warum ich sie gar nicht so spannend finde, weil sie sich zu arg, wie ich finde, an den USA orientiert haben. Also war wirklich nichts gegen US-Punk, das sollten die Zuhörer und Zuhörerinnen von DIY or Die wissen. Aber ich finde, es klingt manchmal ähnlich wie bei den auch coolen Tarnfarbe oder Inferno, manchmal ein bisschen billig, finde ich. Also sowohl was die Texte angeht, als auch vom Sound finde ich es manchmal ein bisschen, oh, wir haben jetzt Ami-Hardcore-Punk gehört und wollen so klingen. Also im Endeffekt sind Upright Citizens sowas wie tausende Bands heutzutage in Europa, nur haben die damit angefangen. Trotzdem eine wichtige Band natürlich. Um jetzt auch mal cool, wirklich wichtige Sachen über Upright Citizens zu sagen, sie haben sehr politische Texte gehabt, also auch sehr radikale Texte für die damalige Zeit, was ihr später auch noch hören werdet, wo es natürlich von uns immer Lob gibt, wenn Punks politisch thematisch artikulieren. Ansonsten sei noch gesagt, Upright Citizens waren eine der wenigen deutschen Bands der 80er, die auch international viel getourt sind, waren unter anderem auch in den USA, hatten eine US-Release auf BYO Records und haben auch überhaupt international sehr viel Anerkennung gefunden, was natürlich auch ihren Kultstatus mitbegründet. So waren sie auf vielen internationalen Samplern vertreten, wie zum Beispiel dem legendären Peace War Sampler oder auch dem Welcome to 1984 Sampler. Und so waren sie schon auch Teil dieser weltweiten Hardcore-Punk-Community, was natürlich den Kult begründet. Aber dennoch bleibe ich dabei, es gibt wesentlich spannendere Bands der 80er in Deutschland, die längst nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie die Upright Citizens genannt werden können da. So großartige Bands wie Blut und Eisen und natürlich auch Razzia und viele mehr, die ich allesamt wesentlich eigenständiger und spannender fand. Nichtsdestotrotz ist es eine Platte, die sehr viel Spaß macht, schon alleine auch wegen der schönen jugendlichen Wir-sind-gegen-alles-Einstellung, die ich ja eben schon angesprochen habe. Nur das klang ein bisschen akademischer, jetzt ist es, wie es wirklich ist. Es ist nämlich halt ein Rundumschlag gegen alles, was Punks 1982 genervt hat und was auch Punks heute immer noch nervt oder nerven sollte. Deswegen gibt's jetzt den einzigen deutschen Song auf der Platte, Neonazis in der BRD, das ist der Schlusssong. Und ja, das ist so ein wunderschöner, wütender Song gegen die Neonazis. Genau, von den Upright Citizens, viel Spaß mit denen. Ihr hört jetzt die Neonazis in der BRD. Nazis! Hier ist immer noch DIY auf der 95,8 und das waren die Upright Citizens aus Bottrop mit dem Song Neonazis in der BRD von ihrer ersten LP, erschien jetzt wieder veröffentlicht auf Kultur Shock Records. Genau, das waren jetzt schon wieder meine ja, in Anführungsstrichen Neuvorstellungen, die ich dabei hatte. Ich habe mir aber wieder thematisch eine Kleinigkeit überlegt, aus meiner Plattensammlung mitzubringen. Und zwar eine Sache, die mich irgendwie in letzter Zeit öfters mal mir über den Weg gelaufen ist und ich auch wieder zurzeit viel daheim Live-Alben, Live-Platten gehört habe. Und mir dann so ein bisschen gedacht habe, ja, Live-Punk-Live-Alben oder Post-Punk-Live-Alben, macht das Sinn? Ist das cool? Sollte man es cool finden? Ist es angesagt? Kommt man cool rüber, wenn man in öffentlichen Gesprächen mit anderen Punks sagt, hey, ich finde Live-Punk-Platten total cool? Ja, ich sage zum Teil ja, denn es gibt sehr viele langweilige, überflüssige Live-Platten, wie ich finde. Und also nicht zu schweigen von schlechten Sound auf schlechten Bootlegs, keine Frage. Aber es gibt auch Live-Platten, die ich schon auch als Meilensteine bezeichnen würde und auch teilweise wirklich den anderen Alben in nichts nachstehen. Komm gleich zu den Beispielen. Vorher wollte ich noch sagen, dass ich es, denke ich, schon auch wichtig finde, also ich persönlich kaufe mir dann schon auch meistens eher Live-Platten von Bands, von denen ich auch so sozusagen Fan bin, wo ich es auch immer interessant finde, wie haben die Bands live geklungen. Es sind natürlich dann oft auch Bands aus den 70ern und 80ern, die ich nicht erleben konnte, weil es vor meiner Geburt war. Und das finde ich halt interessant, wie haben die live geklungen, weil man hat ja keine Chance, sie zu erleben. Ein paar der Bands, die ich spiele, die hat man noch Chancen zu erleben, glaube ich, zum Teil, aber das ist eher totaler Müll, wenn man sie heute erlebt. Und deswegen hört man sie sich lieber auf Platte an daheim und macht die Augen zu und stellt sich vor, man wäre jetzt da dabei. Und spart sich das seltsame Erlebnis. Genau, da könnten wir auch davon berichten, auf Nähkästchen plaudern, ja. Was wir schon für Schund gesehen haben, der ja heute wieder spielt. Egal, auf jeden Fall, so, das war jetzt so mein kurzer Kommentar zur Live-Platte im Punk, also die Live-Platte an sich kann man machen, muss man nicht. Bei Lieblingsbands sollte man es tun, um die Lieblingsband noch besser kennenzulernen, vielleicht. Genau, es geht los mit einer Band, die ich gar nicht so wirklich meine Lieblingsband ist, aber eine Band, die ich sehr interessant finde, und zwar Public Image Limited, also oder kurz PIL. Wer die Band nicht kennt, dem sei gesagt, das ist sozusagen das Nachfolgeprojekt von Johnny Rotten, also dem Frontman der Sex Pistols. Und da habe ich mitgebracht die Live in Tokyo. Die habe ich jetzt mitgebracht, einmal, weil ich sie vom Sound her sehr cool finde und weil es so ein bisschen so, dadurch, dass ich von der Band eigentlich nicht so viel Plan habe, so ein bisschen so eine ganz coole Übersicht ist, der früheren Sachen bis Mitte der 80, oder wann ist die 82, glaube ich? 83, pardon, da haben die in Tokio live gespielt. Ja, und genau, und das ist halt so ein bisschen die Mischung all ihrer Anfangs-Songs so. Ja, sehr, auf jeden Fall trotz alledem sehr coole Band. Also ich bin eigentlich schon, ich glaube, ich bin noch nicht, würde mich noch nicht Fan nennen trauen, aber ich werde bestimmt noch Fan. Genau, von Public Image Limited hört ihr den Song Low Life, den spielen sie live in Tokio. Ich möchte kurz ergänzen, dass ich sowohl das Coverfoto als auch das Foto auf der Rückseite sehr gut finde. Ich bin ja großer Fan von guten Fotos auf Plattencover. Ja, das stimmt. Sehr stylische Platte. Danach geht's weiter mit einer Band, wo ich absoluter Fan bin. Also das ist meiner Meinung nach sogar die beste Band aller Zeiten. Nicht nur Punkband, sondern Band aller Zeiten. Das sind die Dead Kennedys aus San Francisco. Und da hört ihr den Song Kill the Poor, den ja viele bestimmt kennen von ihrer ersten LP, aber in einer sogenannten Disco-Version, also das steht auch in Klammer dahinter auf der Platte. Das ist ein Live-Konzert im Death Club, einem Club in San Francisco. Sehr cooles Live-Konzert. Ein paar der Songs kennen Dead Kennedys Fans auch schon von der Give Me Convenience or Give Me Death Compilation. Sehr gute sehr gute Zusammenstellung all ihrer Singles. Genau, da hört ihr Kill the Poor. Und das zeigt wieder, warum auch Live-Platten cool sein können, weil man hört einen super Song nochmal in einer anderen Version. Dann geht es weiter mit einer ebenfalls, ja, würde nicht sagen Lieblingsband von mir, aber einer Band, die ich schon sehr schätze, und zwar die Ramones. Und zwar habe ich da die It's Alive Platte dabei. Genau, das ist eine Doppel-LP, wo sie live in London gespielt haben. Das Interessante an der Platte ist, dass sie eigentlich alle die Songs nochmal einen Tick schneller spielen und die Platte absolut durchballert und sozusagen eigentlich auch als, man auch als Proto-Hardcore vielleicht jetzt von der Musik her bezeichnen kann. Also das ist, und auch dazu ist es auch noch wirklich ein Best-of ihrer ersten drei Alben, also deswegen absolut fett. Da hört ihr den Song Today You Love, Tomorrow the World, genau. Und danach dann, schaffen wir es noch oder eher Outro? Kann ich gerade schlecht einschätzen. Dann machen wir das als Outro, was ich noch dabei habe. Das verrate ich dann erst später. Genau, wir können jetzt die einfach mal spielen, weil wir haben auch noch den Veranstaltungskalender. Und eventuell eigentlich auch noch Songs für den Veranstaltungskalender. Ja. Aber das machen wir dann so ganz spontan. Genau. Auf jeden Fall, jetzt habt ihr die Bands gehört und meinen Kommentar zu Live-Musik gehört. Am besten geht man natürlich hin. Zu Live-Platten, Entschuldigung. Live-Musik ist auch sehr kritisch zu betrachten. Ja, natürlich sollte man da eher live hingehen, aber all die Bands, die wir jetzt hören, werden wir so oder zumindest in der Form, in dieser Qualität nicht mehr erleben. Viel Spaß jetzt mit Pill. Kampai! Into it, okay? In the heart of San Francisco, Saturday night at the Dep Club with the Dead Kennedys. Oh, look at them all dance! Come on, get down, you lemmings! Come on! Oh, look at them all get down! Don't you wish you were in a disco? The decor is right, the hair is right on some of you too. Mike cuts them in with disco people. Thank you. Das waren die Ramones. Wir sind in einer Punk-Sendung, da spielen wir die Ramones mit einer Live-Version von Today You Love, Tomorrow the World. Davor habt ihr die Dead Kennedys gehört mit Kill the Poor, auch live in San Francisco. Und davor Public Image Limited, also known as PIL, mit Lowlife live in Tokio. Alles von ihren Live-Alben. Ich wiederhole, brauche mich nicht wiederholen, ich habe meinen Kommentar ja schon dazu gegeben. Jetzt, ich glaube, das Wort Live-Platte ist heute sehr oft in dieser Sendung gefallen. Und jetzt geht es ja um Live-Konzerte und Live-Veranstaltungen. Man kann ja auch heute noch auf Konzerte gehen, allerdings nicht mehr auf so coole wie damals, aber man kann immer noch auf Konzerte gehen. Genau, Punk ist zum Glück immer noch Live-Musik und heute Abend zum Beispiel könnt ihr auf ein Konzert gehen, wenn ihr das jetzt noch rechtzeitig hört und nicht, nee, wahrscheinlich seid ihr schon unterwegs, was ist ja schon so spät. Aber wir sagen es trotzdem, im Erlanger Jugendhaus spielen Dearest, Post-Screamo aus Würzburg und Lilith aus Nürnberg. Das sollte jetzt dann demnächst anfangen. Weiter geht's im Juni und zwar am Montag, den 1.6. spielen in Fürth im Kunstkeller. Mary's Kids aus Stockholm mit 77 Punk und The Rolling Chocolate Band, eine Garage Band aus Bayreuth. Mittwochs ist außerdem im Juni im Erlanger Jugendhaus eine Themenreihe Arthouse Cinema. Mehr Infos findet ihr auf der Website vom Jugendzentrum, aber ich wollte das nicht unerwähnt lassen. Das nächste Konzert findet dann am Donnerstag, den 4.6. statt, auch im Jugendhaus in Erlangen, nämlich. Ja, da geht zurzeit wieder zum Glück was. Das haben wir ja schon oft traurig beguckt, dass da so wenig Konzerte sind. Jetzt geht's aber da wieder voll los. Und zwar mit Atlantic Waters und Kyrest zusammen mit düsterem Hardcore, Crust, Modern Hardcore. Nee, Modern Hardcore nicht, aber halt, ja, harte Musik auf jeden Fall. Freunde der harten Musik können kommen. Donnerstag, den 11.6. Spielen dann im Projekt 31 in Nürnberg. Diät aus Berlin mit sehr coolem Post-Punk und da hören wir einen Song von denen. Wir probieren das zumindest mal, ein kleiner Test. Viel Spaß mit Diät, falls es läuft. We'll be right back. Das waren Diät und die könnt ihr euch dann am 11.06. Im P31 in Nürnberg anschauen und davor und danach ist dann auch noch so Bar-DJ. Genau, und an dem Wochenende, da geht's auch los mit dem New Direction Festival in Herrenberg bei Stuttgart. Da spielen unter anderem auch Diät und noch viele andere tolle Punk, Hardcore, Post-Punk Bands. Genau. Checkt das mal im Internet aus, New Direction Festival Blogspot, da findet ihr Infos. Genau. Donnerstag, den 18.06. ist dann, Sonntag, ich habe einen Tag übersprungen, Sonntag, der 14.06., da spielen dann auch im P31 Daily Ritual aus Singapur. Da ist so ab 19 Uhr Einlass und Punkbar und dann so ab wahrscheinlich 20.30 Uhr oder so das Konzert. Donnerstag, wir rasen jetzt so ein bisschen durch, weil wir nicht mehr viel Zeit haben. Donnerstag, den 18.06. ist dann ein Konzert in München im Café Kult. Da spielen No Babies aus Oakland, ein Experimental Noise Hardcore irgendwas. Ich habe da kurz reingehört. Es ist sehr, jetzt fällt mir das Wort nicht mehr ein, das mir vorhin eingefallen ist. Und es spielt noch Margie Pepper aus Olympia, so Dark Pop Punk. Freitag, den 19.06. spielen dann im P31. Magst du? Ja, wie du magst. Ich habe auch keinen Stress. Front aus Wiesbaden mit Retro, NDW, Deutschpunk und Desastro mit Anti-Retro-Punk aus Nürnberg und Leipzig. Kommt dahin, es wird gut. Und am Samstag, den 20.06. ist im P31 ein Vortrag von Frank A. Schneider, der da heißt My Future in the SS. Es geht um NS-Symbolik im deutschen Post-Punk. Einlass ist ab 20 Uhr, davor und danach auch Bar-DJing. Ich wollte eigentlich noch aufschreiben, wann die nächste Sendung ist. Das habe ich jetzt vergessen. Irgendwann im Ende Juni, der vierte Montag im Monat. Mhm, genau. Und das war's auch schon wieder heute mit unserer Sendung. Jetzt kommt dann gleich der nette Kollege von Neuland. Der steht schon bereit. 22. Juni ist eure Sendung. Ah, 22. Ja. Juni, danke schön. Ja. Sehr gut. Danke. Ihr hört halt noch jetzt noch ein Outro. Ich weiß nicht, ob wir es noch ganz schaffen, aber ich habe ja noch vorhin schon ein Live-Lied angekündigt. Und zwar habe ich noch einen deutschen Punk-Klassiker dabei. Und zwar Slime aus Hamburg. Eine Band, die ich und Jesse mal live sehen mussten, weil wir da mal... So redaktionsbedingt sind wir da geschlossen. Ja. Mit DIY or Die. Nichtsdestotrotz waren Slime in den 80ern eine wichtige, wenn auch damals schon ein bisschen trashige Band, aber wichtige Band. Und genau, auch von der Slime Live in der Punkenhalle hört ihr den Song Der Kampf geht weiter, eine Coverversion von Tonsteine Scherben. Und das ist auch wieder was für Live-Platten spricht. Man hat oft Coverversionen zu hören auf Live-Platten. Die dann manchmal nicht so gut sind und manchmal sehr gut sind. Ja, und von Slime ist es eine sehr gute Coverversion. Also das konnten Slime. Wenn du nicht so viel bubbelst, dann können wir den Song noch hören. Genau, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal und wir sehen uns auf den Live-Konzerten. Bis dann. Peace. Die vier Seiten da getan, die die Freiheit wollen. Die vier Seiten da getan, die wir draußen brauchen. Wir sind denn da getan, nach dem Gesetz. Na, das Geld hat an die Macht, na, die Macht hat an das Recht. Wir verliegen in der Sonne und betrügen die Welt. Fahren Kitsche und Not von unserem Geld. Denn uns hier ist klar, an ihrem Scheißgesetz. Na, das Geld hat an die Macht, na, die Macht hat an das Recht. Wir sind da und Staats, ein Weg, der verwendet sind die da. Verlassen für ihren Staat, verurteilen uns nach ihrem Scheißgesetz, weil das Geld hat keine Macht, keine Macht hat für das Recht.